bist wieder allein, hörst meine Stimme, suchst sie. Kannst sie nicht finden, sag mir, hörst du die Lieder, Seele, Herz, 1000% Fieber, alles nur schrecklich, Liebe, Glück, alles nur hässlich, hörst du mich, hörst du mich? Ich will, dass du mir schreibst, dass dein Lumma auf mein Display erscheint. Ich will, dass du schreist, dass du es weißt, dass du mich siehst, dass du es fühlst, dass du es spürst. Sag nicht, es ist leicht, weil ich weiß, dass du es zeigst, dass du mich vermisst, niemals vergisst. Aber bald, bald, es heißt bald, bald, du warst mein Halt, also halt, halt mich fest, wir zwei. Gegen den Rest, alles war echt und real. Kein Traum, alles war uns egal. Das Bunde ist nun grau, allzu schau, allzu ciao, weg. Bald, bald, bald und nie wieder. Bald, bald, wann sehen wir uns wieder? Bald, bald, wann ist bald, bald? Bald, bald, bald und nie wieder. Bald, bald, wann sehen wir uns wieder? Bald, bald, wann ist bald, bald? Bald, bald. Bald, bald, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, wann's bald, bald, bald ist hier und jetzt und nicht wo und wann. Bald ist ein Ring in meiner Hand, bald an der Wand. Bald ist hier und jetzt und nicht wo und wann. Bald ist ein Ring in meiner Hand, bald an der Wand. Mein Bald war für immer und immer, ohne uns wird es schlimmer und schlimmer. Ich zeig dir mein Ende vom Anfang, den ersten vom letzten Antrag. Mein Bald war für immer und immer, ohne uns wird es schlimmer und schlimmer. Ich zeig dir mein Ende vom Anfang, den ersten vom letzten Antrag. Bald, bald, bald und nie wieder, bald, bald, wann sehen wir uns wieder? Bald, bald, wann's bald, bald? Bald, bald, bald und nie wieder, bald, bald, wann sehen wir uns wieder, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, wann's bald, bald. Bald, bald und nie wieder, bald, bald, wann sehen wir uns wieder, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald und nie wieder, bald, bald, wann sehen wir uns wieder, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald, wann's bald, bald, bald, bald, bald, bald. Bald, bald, bald, bald, bald, bald, bald.